Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Für mehr Informationen oder um herauszufinden, wie Sie mitmachen können, besuchen Sie LibriVox.org. Hera und Leander von Friedrich Schiller. Gelesen von Charlotte Blum. Seht ihr dort die Alter grauen, Schlösser sich entgegenschauen, leuchtend in der Sonne Gold, wo der helle Spont die Wellen brausend durch der Dardanellen hohe Felsenpforte rollt? Hört ihr jede Brandung stürmen, die sich an dem Felsen bricht? Asien riss sich von Europen, doch die Liebe schreckt sie nicht. Heros und Leanders Herzen rührte mit dem Pfeil der Schmerzen Arme aus heil'ger Göttermacht. Hero, schön wie Hebe blühend, er durch die Gebirge ziehend, rüstig im Geräusch der Jagd. Doch der Väter feindlich Zürn trennte das verbundene Paar, und die süße Frucht der Liebe hing am Abgrund der Gefahr. Dort auf Sestos Felsenturme, dem mit ew'gen Wogensturme schäumend schlägt der Hellespont, saß die Jungfrau, einsam grauend, nach des Abydos Küste schauend, wo der Heißgeliebte wohnt. Ach, zu dem entfernten Strande baut sich keiner Brücke Steg, und kein Fahrzeug stößt vom Ufer, doch die Liebe fand den Weg. Aus des Labyrinthes Pfaden leitet sie mit sicherem Faden, auch den Blöden macht sie klug, beugt ins Joch die wilden Tiere, spannt die feuersprühenden Stiere an den diamanten Pflug. Selbst der Styx, der einfach flieset, schließt die Wagende nicht aus. Mächtig raubt sie das Geliebte aus des Plutos finsterm Haus. Auch durch des Gewässers Fluten mit der Sehnsucht folgen Kluten stachelt sie lernen das Mut. Wenn des Tages heller Schimmer bleichet, stürzt der kühne Schwimmer in des Pontus finstere Flut, teilt mit starken Arm die Woge, strebend nach dem teuren Strand, wo, auf hohen Zoll erleuchtend, winkt der Fackel heller Brand. Und den weichen Liebesarm darf der Glückliche erwarmen von der schwer bestandenen Fahrt und den Götterlohn empfangen, den in seligen Umfangen ihm die Liebe aufgespart. Bis den säumenden Aurora aus der Wonne Träume weckt und ins kalte Bett des Meeres aus dem Schoß der Liebe schreckt. Und so flohen 30 Sonnen, schnell, im Raub verstohlener Wonnen, dem beglückten Paar dahin, wie der Braut nach Züfe Freuden, die die Götter selbst beneiden, ewig jung und ewig grün. Der hat nie das Glück gekostet, der die Frucht des Himmels nicht, raubend an des Höllenflusses schauervollem Rande bricht. Hesper und Aurora zogen, wechselnd auf dem Himmelsbogen, doch die Glücklichen sie sahen, nicht den Schmuck der Blätter fallen, nicht aus nordsvereisten Hallen den erkrimmten Winter nahen. Freudig sahen sie des Tages immer kürzern, kürzern Kreis. Für das längere Glück der Nächte danken sie betörtem Zeus. Und es gleichte schon die Waage an dem Himmel Nacht und Tage, und die holde Jungfrau stand, harrend auf dem Felsenschlosse, sah hinab die Sonnenrosse fliehen an des Himmels Rand. Und das Meer lag still und eben, einem reinen Spiegel gleich, keines Windes leises Weben regte das kristallene Reich. Lustige Delfinenscharen scherzten dem silberklaren Reihenelement umher, und in schwärzlichtgrauen Zügen auf dem Meergrund ausgestiegen kam der Thetis buntes Heer. Sie, die einzigen, bezeugten den verstohlenen Liebesbund, aber ihn schloss auf ewig Hekate den stummen Mund. Und sie freute sich des schönen Meeres, und mit Schmeicheltönen sprach sie zu dem Element: »Schöner Gott, du solltest trügen? Nein, den Frevler straf ich lügen, der dich falsch und treulos nennt. Falsch ist das Geschlecht der Menschen, grausam ist das Vatersherz. Aber du bist mild und gütig, und dich rührt der liebe Schmerz. In den öden Felsenmauern müsst ich freudlos einsam trauern und verblühen in ewigen Harn. Doch du trägst auf deinem Rücken, ohne Nachen, ohne Brücken, mir den Freund in meinen Arm. Grauenvoll ist deine Tiefe, furchtbar deiner Wogenflut, aber dich erfleht die Liebe, dich bezwingt der Heldenmut. Denn auch dich, den Gott der Wogen, rührte Eros mächtiger Bogen, als des goldenen Widders flog, helle mit dem Bruder fliehend, schön in Jugendfülle blühend, über deine Tiefe trug. Schnell von ihrem Reiz besieget, griffst du aus dem finstern Schlund, zogst sie von des Widders Rücken nieder in den Meeresgrund. Eine Göttin mit dem Gotte, in der tiefen Wassergrotte lebt sie jetzt unsterblich fort. Hilfreich der verfolgten Liebe zähmt sie deine wilden Triebe, führt den Schiffer in den Port. Schöne Helle, holde Göttin, selige, dich fleh ich an, bring auch heute den Geliebten mir auf der gewohnten Bahn. Und schon dunkelten die Fluten, und sie ließ der Fackelkluten von dem hohen Söller wehen. Leitend in den öden Reichen sollte das vertraute Zeichen